So zürnt der neue Kaiser rum. Euch treff ich hier, so seid auch ihr hier beschieden. Cecco auch! Kennst du die schlimme Neuigkeit, dass die Gesandten Rom verlassen? Was dachet ihr dem Mut? Mit dem Rienzin Deutschlands Fürsten gewöhnliche Kaiserwahl bestritt. Ihr werdet's büßen, mit dem Papst versteht der neue Kaiser sich. Wir werden noch zu unser Schutz. Wisst doch, was mir nicht recht gefällt. Der Kardinal ist abgereist. Was sagst du, vom Kardinal? Wohl weiß ich, dass bei seiner Flucht Colonna an den Papst sich wandte. Sprich lauter! Und ihm versprach, der Kirche Schutz durch seine Macht zu übernehmen. Und was sagt nun der Papst zu seinem Blut? Ist das der Ringste? Und was sagt ihr zum Tode eurer Blut? Entsetzlich blutiger Verlust. Glaubt ihr, Rienzis milde Maß, die zu der Gnade ihn bewog? Glaubt, sehe ich, es war Verräterei. Verräter mein, womit beweisen, womit beweisen? Verbindung sucht ihr mit den Nobili, ihr wisst, ihr redet. Colonnas Sohn. Nun, den Preis dieser Begnadigung hofft er zum Bunde Colonna zu bewegen. Und da schwillt unser Blut. Und da schwillt unser Blut. Thank you. Feste. Achtet ihr so gering den Sieg, nicht Dankes wert. Friedlich waren euch fest. Mein Bruder, ihr Irene! Kennst du nicht mehr meine Liebe? Meine Mannes Kraft, Freiheit.